Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Dass man darauf besteht, dass man immer mit Tahara in die Moschee geht. Was bedeutet mit Tahara? Sauberkeit. Entweder mit Wudu oder allgemein, dass du sauber bist, dass deine Kleidung sauber ist, dass du Miswak benutzt hast oder das, was wie Miswak ist, inshallah ta'ala ist. Oder eventuell fast den gleichen Hukum hat wie Miswak. Und das ist was? Zahnbürste. Zahnbürste, auch elektrische. Das hat den gleichen Hukum wie Miswak. Miswak selbst ist Sunna. Und Miswak selbst, wenn du es verwendest, auch wenn du dich damit nicht, wie sagt man das, du hast dich nicht eingestellt auf diesen Miswak. Geht nicht. Bei manchen Leuten erkennt sich nicht so gut aus. Hast du trotzdem die Belohnung, wenn du das wegen Sunna machst. Wegen Zahnbürste, auch elektrische, hast du die gleiche Belohnung, inshallah ta'ala, wenn du das aus dieser Sache, wegen dieser Sache machst. Und das ist was? Die Hygiene, barakallahu fikum. Das ist die Hygiene. Dass man darauf besteht, inshallah ta'ala, dass man, also wie gesagt, nicht mit schmutziger Kleidung in die Moschee geht, barakallahu fikum. Oder eine Kleidung, die sich nicht gehört. Allgemein, dass sie ein Muslim trägt. Und ganz besonders, dass man sie in der Moschee trägt. Barakallahu fikum. Dann haben wir gesagt, Inha'u jami'i al-a'mal al-dunyawiyya wa iqafu kafati al-ashghal al-madiyya inda sama'i al-adhan. Dass man, sobald man Adhan gehört hat, sobald man die Gebetszeit eingetroffen ist oder eintritt, dass man sich von allen anderen weltlichen Angelegenheiten trennt, verabschiedet. Alas, jetzt ist das Gebet an der Reihe. Bei uns, zum Beispiel diesen Punkt, können wir nicht so richtig ausleben, weil wir in einem nicht-islamischen, nicht einmal ein nicht-muslimisches Land ist. Es gibt ein islamisches Land und ein muslimisches Land. Schon ein Unterschied. Ein islamisches Land ist ein Land, das mit Scharia regiert, auch wenn die Einwohner Kuffar sind. In diesem Staat wird mit Scharia regiert, mit Koran und Sunna. Auch wenn die Bewohner Kuffar sind, das ist ein islamischer Staat. Der Präsident ist Muslim und regiert mit Scharia. Und ein muslimischer Staat ist ein Staat, wo überwiegend Muslime sind. Aber es ist kein islamischer Staat. Und die meisten muslimischen Länder sind, was heißt da die meisten? Alle. Alle muslimischen Länder sind, was? Islamische Staaten? Nein, die sind keine Islamischen. Die sind Kufferstaaten. Kufferstaat ist das Gegenteil von einem islamischen Staat. Kufferstaat ist ein Staat, in dem Kufr regiert und Schirk verbreitet ist, auch wenn die meisten Bewohner Muslime sind. Oder wenn alle Muslime Bewohner sind, wenn in diesem Staat nicht mit Scharia regiert, ist es ein Kufrstaat. Und diese Angelegenheit ist euch alhamdulillahi rabbil alamin klar. Nur wie gesagt, das gehört zu Aqida, deswegen reden wir über diese Sache heute nicht, weil wir über Adab reden. Wie gesagt, diese Sache können wir nicht so richtig ausleben. In einem muslimischen Staat, nehmen wir an, du bist, keine Ahnung, in Ägypten oder in der Türkei oder irgendwo, du hörst überall Adhan. Wenn du Adhan hörst, was geschieht? Halas, du lässt jede andere Arbeit. Geh schön, schließ dein Geschäft, du hast ein Geschäft zum Beispiel, schließ dein Geschäft. Und ich kann mich erinnern, als ich war in Riad, in der österreichischen Botschaft. Und ja, ein Schüler studiert, dann müssen wir den kennenlernen und so. Und ich bin gegangen, haben ein bisschen geredet mit dem Botschafter. Er sagt zu mir, ich wollte einen neuen Reisepass für mein Kind, das ist geboren. Ich wollte einen Reisepass. Er sagt, was mir hier nicht gefällt in Saudi-Arabien ist, dass diese Mutawa, das ist ein Straßen, wie sagt man das, Ausdruck für die Multazimin, die praktizierenden Muslime. Die nennen ihn Mutawa. Das Wort Mutawa kommt von Tatawu, freiwillige Ibadat. Er fastet freiwillig, er betet freiwillige Gebete. Einer, der Sunna praktiziert. Die nennen ihn Mutawa. Und das hat er sich von den Saudis geschnappt. Und er sagt, mir taugt das nicht, das Leben und Dauer. Sobald er dran ist, sie kommen und vertreiben alle Gäste aus den Geschäften raus und zwingen den Besitzer, dass er sein Geschäft schließt. Wo ist das Problem? Das steht hier. Das steht im Gesetzbuch, im saudischen Gesetzbuch. Ja? Und du bist ein Gast hier. Und du solltest das respektieren, oder nicht? Ja? Du solltest dich integrieren in die Sache. Ja, so ist das Gesetz hier. Die Leute leben seit 1000 Jahren mit diesem, sind eingestellt auf dieses System. Wenn er dran ist, die Leute legen ihr Werkzeug nieder und gehen, nehmen ab, das nehmen Wudu. Dann beten sie und nach dem Gebet gehen sie wieder und machen weiter. Was? Warum stört dich das? Ja? Verstehst du nicht, Barak? Deswegen sage ich, bei uns kann man das nicht ausleben. Wir haben ja gesagt, die richtige Meinung, dass es eine Jemaah gibt, dass Muslime eine Jemaah haben, in der sie gemeinsam Gebete verrichten und Jumma beten, das ist wajib, ohne Wenn und Aber. Aber einzelne Personen, wenn du Adhan hörst, dann ist es wajib, dass du in die Moschee gehst. Ja? Und das ist die richtige Meinung unter den Meinungen. Wenn du Adhan hörst, Muadhin ruft dich, Hayal al-Salah, Hayal al-Falah, deine Pflicht ist, dass du in die Moschee gehst und das Gebet dort zu verrichten. Barakallahu fikum. Ja, und was ist Beweis für diese Aussage? Dieser blinde Mann, dieser blinde Sahabi, er kam zum Propheten a.s.w. und sagte, ich habe keinen Qaid, also jemanden, der mich in die Moschee führt. Ich bin blind. Es gibt niemanden, der mich in die Moschee bringt. Kannst du mir diese Ruhsa geben, also eine Erleichterung, damit ich nicht in die Moschee gehen muss? Das ist schwer für mich. Der Prophet hat ihm das erlaubt. Aber kurz danach hat der Professor ihn gerufen und gesagt, hörst du denn er dann? Er hat gesagt, ja. Und dann sagt er, Faji, dann musst du ihn dann den Ruf erwidern. Ja? Ajib, wenn dich der Muezzin ruft und du hörst ihn, dann musst du in die Moschee gehen. Ich bin blind. Kann ich dir nicht helfen. Da musst du jemanden suchen, der dich hinbringt. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn du er dann hörst, deswegen, wie gesagt, Allahu musta'an. Hier, höchstens hörst du Ezan auf deinem Handy. Ja? Wenn du ein Smartphone hast. Ja? Hörst du Ezan oder Allahu musta'an. Deswegen ist es eine Sache, aber jeder, der also in einem muslimischen Land gelebt hat, weiß, dass es eine Niyam ist. Wallahi. Es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Halas. Dann haben wir erwähnt, Dukhulu ila al-Masjidi muqaddaman ar-rijl al-yumna qailan bismillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Sechste Sache haben wir gesagt, dass man, wenn man in die Moschee reingeht, dass man mit dem rechten Bein oder rechten Fuß in die Moschee eintritt, ja? Und dass man diese Dua sagt, Bismillah, اللهم صل على محمد, اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم. Dann haben wir gesagt, siebter Punkt, الخروج مقدما الرجل اليسرى وادئاً خذاؤه أمامه بهدوء قائلاً اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إني أسألك من فضلك. Ja? Der siebte Punkt, wenn man aus der Moschee rausgeht, dass man ruhig, mit Ruhe, ja? Dass man mit Ruhe aus der Moschee rausgeht und man geht mit dem linken Bein. Hast du gesagt, linke Hand? Ich habe gesagt links. Links, aha. Mit dem linken Bein, dass man aus der Moschee rausgeht und dass man diese Dua sagt, Barakallahu fikum. Und wieso haben wir letztens gesagt, mit Ruhe, dass du ruhig deine Schuhe vor dich stellst, sie anziehst und rausgehst. Ja? Damit das nicht so aussieht wie ein Munafik. Wie ein Munafik, er kann es kaum erwarten, aus der Moschee zu verschwinden. Ja? Du gehst aus der Moschee langsam raus, inshallah, der stört dabei niemanden. Aywa. Achte Sache haben wir gesagt, Salat al-Kahdain, Sunnat al-Tahiyat al-Masjid, Qabla al-Julus. إذا لم يكن وقت الصلاة راتبا. Das man, wenn man in die Moschee reingeht, تحيات المسجد, darüber haben wir geredet. Neunte Sache, خلع الحذاء وإزالة ما علق به من أوساخ خارج المسجد. Wenn man schmutzige Schuhe hat, dass man diesen Schmutz vor der Moschee draußen entfernt. Nicht, dass man mit schmutzigen Schuhen in die Moschee reinkommt. Barakallahu fikum. Dann haben wir gesagt, انتباه إلى طهارة الجوارب ونظافتها, dass man darauf achtet, dass man saubere Socken hat, nicht dass man mit schmutzigen Socken in die Moschee kommt. Und ich habe gesagt schmutzig, ich habe nicht gesagt zerrissene Socken. auch über Kleidung haben wir gesagt, mit sauberer Kleidung, nicht zerrissene Kleidung. Zerrissen ist ja nicht dein Problem. Hast ein Loch irgendwo da oder da. Das ist das Problem, inshallah. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sahaba, dass ihre Socken und Kleidung picobello waren, ohne irgendwelchen. Kann ich mir nicht vorstellen. Barakallahu fikum. Deswegen, dass man irgendwo ein Loch in der Kleidung hat oder so, das ist kein Problem. Hauptsache es ist was? Es ist sauber von Najasat. Es kann auch schmutzig sein. Schmutz in dem Sinne ein Fleck. Aber nicht jeder Fleck ist Schmutz. Oder nicht? Nicht jeder Fleck ist Najasa. Kann das sein, dass du irgendwo einen Fleck hast auf deiner Kleidung? Kann passieren, dass du irgendwas gegessen, keine Ahnung, dass da irgendwas, hast du es nicht gesehen. Shabab, Entschuldigung, Barakallahu fikum. Jemand ruft mich an, zur Zeit von Dabs, aber egal. Kann es sein? Es kann sein, dass du hast nicht gegessen oder ein Kind hast du gehalten und sowas, hat dich schmutzig gemacht und sowas. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an seiner Kleidung Spermaflecken hatte, alaihi salatu wasallam, die er runtergekratzt hat. In einer anderen Überlieferung, Aisha radiallahu anha, hat es mit ihrem Nagel runtergekratzt. Und das ist auch unter anderem ein Beweis, dass diese Flüssigkeit nicht najis ist. Sie ist nicht najis. Najis ist die andere Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit nennt man in der arabischen Sprache wie? Von der ein Mensch entsteht. Was? Es? Nein. Ja, Regel. Many. Wer hat das gesagt? Genau. Ante. Okay, das heißt many. Und wie heißt diese Flüssigkeit, durchsichtige, die vorher kommt? Mezi. Mezi. Mezi. Und wie heißt die Flüssigkeit, die flüssige Flüssigkeit, die rauskommt, wenn man krank ist oder wenn man sich bei der Notdurft schwer tut? Die nennt man Wedi. Alles? Zwei sind najis, schmutzig, und einer davon ist tahir, ist sauber. Und Beweis für diese Sauberkeit ist was? Dieser Hadith, barakallahu fikum. Alles? Wollen wir weiter, inshallah ta'ala. Eine Wasalna, dass jemand hier sauber, dass man saubere Socken hat. Nicht, dass du irgendwo, keine Ahnung, irgendwo reingetreten bist. Und dann kommst du da und dann machst du den Teppich, wo die Leute auf Sejda machen. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Allahu Akbar. Bei dieser Angelegenheit unterscheiden sich also die Leute. Und in dieser Sache muss man die Leute, muss man die Gefühle der Menschen respektieren, barakallahu fikum. Zum Beispiel, wenn wir ja sehen, in den Ländern, wo es wenig Regen gibt, oder wo es überhaupt keinen Regen gibt, Saudi-Arabien zum Beispiel, du wirst kein Haus finden, dass kein Staub drin ist. Regen ist sozusagen ein Staubfänger. Bei uns gibt es wenig Staub. In Saudi-Arabien hast du jeden Tag Staub. Du, jeden Tag auf den Tisch machst du so, es ist Staub. Wenn einmal Wind draußen weht, die Wohnung ist voll mit Staub. Durch kleine Löcher kommt es rein. Die Leute tragen meistens keine Socken. Vielleicht im Winter. Und Winter ist ganz kurz. Die Leute gehen barfuß herum. Der ganze Sand kommt in die Wohnung rein. Sand ist schmutzig oder nicht? Sauber, hundertprozentig. Wenn man sich gegenüber, also Erde oder Sand, in unseren Ländern, wenn man das auf die gleiche Art und Weise nehmen würde, würde das hier nicht funktionieren. Weil bei uns ist es matschig, es ist gatschig, es ist ganz anders bei der Kalafikum. In den arabischen Ländern, die Leute, die gehen, also Allahu Mustan, ich kann mich nicht erinnern, dass ich Schuhe angezogen habe, außer im Winter. Immer patschen. Der Lehrer, Wallahi, Sheikh, Lehrer kommt in die Schule, setzt sich auf den Tisch und schmeißt seine Patschen, so ist barfuß, sitzt auf dem Tisch und macht Vortrag. Ist eine lustige Sache, Wallah. Eine coole Sache. Mit so einem Barfuß, verstehst du, Verstehst du nicht, da ist Staub, du gehst überall, Staub ist sauber. Wenn man so zum Beispiel handeln würde, du kommst in die Wohnung, Mutter sieht dich, was ist mit dir, geh dir die Füße waschen, schau dich an. Sand, Staub, Deswegen zum Beispiel, Allahumustan, sollte man diese Sache beachten. Sollte man diese Sache beachten. Wenn jetzt jemand hierher kommt und schaut und sagt, nein, die Leute sind wirklich bezüglich dieser Sache ganz anders. Sie achten, dass keine Krümel auf dem Boden sind. Sie achten, sie tun mehrmals in der Woche Staubsaugen in der Moschee, dass ja nicht irgendwas ist. Mir viele Sachen stören mich überhaupt nicht. Sand. Wallahi, ich kann mich erinnern, es gab Moscheen in Saudi-Arabien. Wallahi ladim, du machst Sajda, stehst auf, hier klebt Sand an deiner Stirn. Machst so nichts. Du machst Sajda, Sand klebt an deiner Stirn. Es gibt Moscheen, die sind immer offen. Wallahi, der Wind treibt Sand in die Moschee rein. Egal. Stört niemanden. Aber in diesen großen Moscheen, zum Beispiel wie Masjid al-Haram oder die Moschee des Propheten, da wird also 24 Stunden gibt es Leute, die achten, dass alles picobello ist. Auch wegen dieser, also dafür gibt es mehrere Gründe, barakallahu fikum. Erstens, weil es ein besonderer Platz ist, alles. Und zweitens, weil da verschiedene Menschen kommen. Deswegen auch. Wenn du zum Beispiel, ich komme jetzt in die Moschee, mich stört es zum Beispiel nicht, dass da irgendwo Sand ist oder sowas. Aber es gibt Leute, die stört das. Und wir haben gesagt, man muss auf die Gefühle anderer Muslime achten. Deswegen tun wir die Moschee putzen, dass es jedermann, wie sagt man das? Zufriedenheit aller. Ah ja, dass es jedem passt. Wir achten jetzt nicht auf irgendwelche hochmütigen, arroganten Tawarit oder sowas. Er kommt und sagt, oh, schau, da ist ein Fleck an der Wand und so. Geh weg. Oder wieso habt ihr nicht irgendwelche goldenen Verzierungen gemacht? Bei uns zum Beispiel. In jeder Moschee. Du gehst rein, hier steht Allah, hier steht Mohammed, da steht Omar, da steht Abu Bakr, da steht Ali, da steht... Wozu? In allen unseren Moscheen habt ihr das... Überall. Wozu? Und dann irgendwelche Verzierungen und die. Genau das ist Haram. Der Prophet hat es verboten, alaihi salatu wasalam. Dass man was? Dass man im Schmücken der Moscheen übertreibt, diese ganzen Verzierungen und sowas. Wallahi, es gibt bei uns, zum Beispiel, wir nehmen eine Moschee, wenn sie diese Kuppel, diese größte Kuppel, auch die anderen kleinen, aus was macht man das? Es ist bei uns modern. Beim Moscheebauen, zum Beispiel irgendeiner. Er will eine Moschee bauen, in einem bestimmten Stadtteil oder in seinem Dorf oder was weiß ich was. Es ist jetzt modern, dass man diese Kuppel aus... Marmor. Vergoldet. Aus Kupfer macht. Dass man sie aus Kupfer macht. Und dann kommt, es gibt spezielle Architekten für diese Angelegenheit. Ich kenne einen Bruder, unser Bruder, er ist Architekt für Minarett. Für Minarette, er macht das. Überall, die Leute rufen ihn, er kommt mit Bart und sowas. Ich sage, ist dir nicht manchmal schwindelig und sowas? Er sagt, ja, ich habe mich dran gewöhnt. Und er baut Minarette. Okay? Er sagt aber, wie viel die Leute investieren. Sie wollen besondere Materialien und dies und das. Und investieren für so eine Kuppel aus Kupfer. Subhanallah, die investieren ein Vermögen in diese Sache. Warum? Was ist wichtiger? Dieser Bau selbst. Ziegel, was weiß ich, oder das, was in der Moschee drinnen geschieht. Was ist wichtiger? Wallahi, das Wichtigste ist das, was in der Moschee ist, wenn die Moschee kommt. Was man in der Moschee sagt, was man, Ibadah, Ilm und so weiter und so weiter. Es gab einen Ort, auch so eine Moschee gebaut, zweistöckige Moschee, oben für Frauen, unten für Männer, Mashallah, alles. Seine eigene Moschee hat er gebaut, von seinem Geld, auf seinem Boden. Und einmal dieser böse Gewalt hat gesagt, keiner kommt mehr in die Moschee rein. Hat die Moschee geschlossen. Jemaa ist gekommen, wollen beten. Nein, das ist meine Moschee. Keiner kommt mehr rein. Mashallah. Unglaublich. Wir hatten mir eine Nachricht geschickt gestern. In Tschetschenien wird die zweitgrößte Moschee Europas gebaut. Wisst ihr, wie man die Moschee, den Namen der von Moschee? Masjid Ramzan Kadyrov. Masjid Adolf Hitler. Allahu Akbar. Masjid Lenin. Masjid Stalin. Das ist das. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahu musta'an. die größte Moschee Europas wird dort gebaut. In Tschetschenien. Was denkt ihr, worüber dort gesprochen wird? Über Koran und Sunna? Über Akidat al-Tawhid? Über Al-Walai wal-Bara? Na wallah. Über Schirk. Allahu musta'an. Al-Muhim, dass wir inshallah ta'ala zurückkommen zu unserem. Dann haben wir gesagt, Akli al-Thawm wal-Basal, wenn man in die Moschee geht, dass man darauf besteht, dass man vorher nicht Knoblauch und Zwiebeln gegessen hat. Wenn man das gemacht hat und man kann den Geruch nicht mit irgendwas anderem entfernen oder überdecken, oder sollte man die Moschee nicht in die Moschee gehen, wie der Prophet das befohlen hat. Und da haben wir etwas bezüglich dieser Sache erwähnt, damit das jemand nicht falsch versteht, dass er sagt, ja, ich esse jetzt Knoblauch und dafür müsste ich nicht in die Moschee gehen. Nein, sondern du solltest es überhaupt nicht essen. Wenn du es essen willst, dann töte den Geruch mit dem Kochen. Genau das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns empfohlen. Ja? Willst du es essen, töte den Geruch mit dem Kochen. Pass. Und tu nicht absichtlich essen jetzt. Ja? Jetzt ist Gebetszeit. Das Gebet beginnt. Du wirst jetzt Ezan hören. Ja? In 15 Minuten. Du nimmst absichtlich einen Knoblauchsalat und verdrückst ihn. Nein. Lass sie nach dem Gebet, wenn es unbedingt sein muss, nach dem Gebet, Allah Akbar, geh bete, dass du niemanden störst, und dann komm wieder nach Hause und dann verdrückt er einen Knoblauch. Allah Akbar. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Zu Knoblauch, wie gesagt, Knoblauch ist eine natürliche Sache. Und es unterscheidet von Mann zu Mann. Ja, viele Leute mögen es. Knoblauch und Zwiebeln oder diese, ich habe letztens gesagt, Jungzwiebeln, aber einige Brüder hatten gesagt, nein, das nennt man in der deutschen Sprache anders. Ja? Jungzwiebeln habe ich gesagt, über, das ist diese kleine Knolle unten und diese grünen. Wie nennt man diese grünen Blätter? Lauch. Lauch ist das nicht. Das nennt man auch Zwiebeln, ist sehr wichtig. Al-Muhim, ihr wisst, was ich meine. Ja? Ja? Dazu kann man auch, dazu zählen jede. Alas. Naturkunde ein anderes Mal. Über Gemüse und Obst. Dazu gehört jede Frucht oder Gemüse, die auch einen also unerträglichen Geruch haben. Oder jede Speise, die man nicht erträgt, wie zum Beispiel eine Wüsteneidechse, dieser Stachelschwanz-Eidechse, die halal ist, die man essen darf. Khalid ibn Walid hat sie gegessen, an der Sufra vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn das nicht Nein, er hat das nicht verboten. Der Prophet wollte es nicht essen, er hat gesagt, bei uns isst man so etwas nicht. Bei uns, in unserem Volk, in unserem Stamm, wird so etwas nicht. Der Prophet hat auch den Geruch von diesem Tier nicht gemocht. Zum Beispiel, keine Ahnung, wie gesagt, allgemein, jede Speise. Und wir reden hier nur von Halal-Sachen bis jetzt. Von Haram-Sachen wollen wir gar nicht reden, wie zum Beispiel Zigaretten. Zigaretten stinken, und Knoblauch riecht hundertprozentig besser als Zigaretten. Ja? Und jemand, der geraucht hat, Allah muss da, er soll, wie gesagt, diese Angelegenheit soll ein Schalotella unterlassen. Wie zum Beispiel Fleisch. Fleisch gehört auch dazu. Es gibt einige Fleischsorten, bei denen sind die Menschen, also die Meinungen sind verschieden. Wie zum Beispiel Ziegenfleisch. Ja, oder nicht Ziegenfleisch, sondern ein Bock, Ziegenbockfleisch. Bruder, wo das gekocht wird. Alas. Ja, unglaublich. Ja, es hat einen intensiven, starken Geruch. Bei manchen Leuten aus dem Dorf oder aus den Bergen oder die da, ist eine ganz, oder Jäger zum Beispiel, ganz super Sache. Aber bei manchen solchen Feinschmecker oder Weicheier wie wir, ist es ein unerträglicher Geruch. Ja? Halas. Barakallahu fikum. Sollte man auf jeden Fall, wie gesagt, achten. Aywa. Dann haben wir gesagt, dass man sich von allen Najasat, ja, Schmutzsachen reinigt, allgemein, dass nichts hinter dir bleibt in der Moschee. Dann haben wir gesagt, dass man in der Moschee nicht spuckt, ja, oder seine Rotze hinterlässt, oder Speichel oder Schleim aus dem Hals oder was weiß ich was. Und wenn man so etwas in der Moschee sieht, dass man das entfernt. Der Professor hat das an der Wand in der Moschee gesehen, diese Nukhama, ist diese dicke ekelhafte Flüssigkeit aus dem Hals, Schleim, hat der Prophet das runtergekratzt, alayhi salatu wassalam. Also wenn er das gemacht hat, wieso können wir es nicht machen? Sind wir besser als der Prophet? Auf keinen Fall, la hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen, inshallah, wir werden darauf bestehen, dass wir unseren Propheten ähneln, alayhi salatu wassalam. Und dass wir auch anderen Propheten ähneln. Alle Propheten sind, es gibt keinen Unterschied zwischen den Propheten. Die haben alle zum Gleichen aufgerufen. Ich habe es bereits gesagt, also meinem Bruder habe ich es auch heute gesagt, bezüglich Jesus, alayhi salam. Wallahi, wir sollten offen sagen, offen, inshallah und ta'ala, wenn ich mit Jesus, inshallah und ta'ala, am jüngsten Gericht, ich werde mit ihm stehen, inshallah und ta'ala, in seiner Gruppe, in seinem Freundeskreis, du wirst in der Hölle schmoren, weil du Jesus beleidigt hast. Du hast gesagt, er wäre Sohn Gottes. Oder er wäre der Gott selbst, du Yasindila. Wir stehen näher an ihm. Und er sagt sich nicht von uns los. Wir sind in Wirklichkeit Ibadullah. Jesus a.s. ist besser als wir, weil er ein Prophet ist. Besser, also in jedem Sinne. Etwas Besonderes. Aber besser auf jeden Fall, darüber reden wir nicht. Aber er ist ein Muslim und wir sind Muslime und wir sind Brüder. Weil die Muslime Brüder sind. Und wir werden zusammen sein, Yawm al-Qiyamah. Und Jesus hat mit den Kuffar und mit den Moschikin nichts zu tun. Der sagt sich von ihnen los, la hawla wa la quwwata illa billah. Diese Sache soll klar gesagt werden. Na, dann haben wir gesagt, dass man in einer Moschee solchen Zirkus unterlässt. Dass man sich zum Beispiel in der Moschee benimmt, als wäre man im Zirkus oder im Kaffeehaus oder dass man irgendwelche blöden Späße treibt. Dass man sich in einer Moschee, wie sagt man das, aufführt, als wäre man, keine Ahnung, im Park oder im Kaffeehaus, in einer Disco oder sowas, respektlos und wie ein Spasti halt, dass du in der Moschee dich, das darf auf keinen Fall sein. Na, aywa. Dann haben wir gesagt, welcher Punkt war das, genau. Dann haben wir gesagt, barakallahu fikum. Das war welcher? Der 14. Genau. Wir wiederholen das kurz, weil es sind nur noch ein paar Punkte geblieben, die wir erwähnen werden, inshallah. Aywa. Dann haben wir gesagt, dass man sich von Diskussionen, die zu nichts führen, dass man sich von diesen Sachen fernhält. Das ist eine Diskussion. Dass du diskutierst. Ohne Husumat. Solche Streit und nein, das ist so, Wallahi, du hast gesagt, nein, ich habe nicht gesagt, dass man die Stimmen erhebt und dass man beginnt jetzt laut zu werden und zu schreien, das führt zu nichts. Eine wissenschaftliche, wie sagt man das, Debatte führt man mit was? Mit Beweisen, dass du wissenschaftlich diskutierst, dass du erwähnst, Ayat aus dem Koran, Hadithe aus der Sunna des Propheten, dass du erwähnst, die Meinungen der islamischen Gelehrten, dass du erwähnst, wie du eine bestimmte Sache verstanden hast, auf eine schöne Art und Weise. Dazu ist die Moschee da. Moschee ist Zentrum von solchen wissenschaftlichen Debatten. Und nicht von irgendwelchen Streitigkeiten. Was ist, was redest du mit mir? Du hast keine Ahnung, du bist ein Trottel. Ich weiß besser, du hast keine Ahnung. Im Islam gibt es so etwas nicht. Sondern es wird wissenschaftlich, die Sache wird erklärt. Entweder wir verstehen uns, oder wir verstehen uns nicht. Halas, das war's. Aber dass man jetzt irgendwelche Kämpfe, also im verbalen Sinne, in der Moschee ausführt, du und ich, und das ist, also in der Moschee sollte man so etwas nicht machen. Barakallahu fikum. Ayo. Dann haben wir gesagt, letztens war das, der Prophet hat verboten, dass man in der Moschee die Finger so zusammentut, oder dass man sich wie ein Mönch einwickelt in einem Tuch, oder unter einer Decke, dass man sich in einer Moschee versteckt, und dass man so sitzt aus Ibada. Warum machst du das? Du bist irgendein Reisender, nehmen wir an, du willst da übernachten, dann wirst du dich einwickeln, damit du dich nicht erfrierst. Aber dass du dich in eine Decke einwickelst und wie ein Zauberer oder ein Priester sitzt oder sowas, das ist nicht erlaubt. Okay? Und der Schwikul Asabia. Manche Gelehrten sagen, das ist Yom al-Jumma gemeint. Aber der Hadith ist allgemein. Barakallahu fikum khairan. Tayyib. Dann haben wir gesagt, es ist man sollte darauf achten, dass man also diesen Fehler nicht begeht. Und das ist, nachdem man Adhan gehört hat, dass man die Moschee verlässt. Das ist nicht erlaubt. Wenn du in der Moschee bist und du hörst ein Adhan, du darfst nicht die Moschee verlassen, bis du nicht mit der Jama'a gebetet hast. Außer es gibt einen Grund dafür. Irgendeinen Grund, keine Ahnung, du hast dein Wudu verloren. Aber das ist weg. Das macht ja keinen Sinn, dass du da bleibst mit der Jama'a und hast kein Wudu. Weil das Gebet wird nicht angenommen, wenn du 100 Mal betest. Sondern du musst rausgehen, um deinen Wudu zu erneuern. Oder irgendeine andere Angelegenheit, Barakallahu fikum, die wichtig ist. Wie zum Beispiel, es ist verboten, der Prophet hat es verboten, dass man seine Notdurft unterdrückt, während dem Gebet. Deswegen gibt man dieser Sache immer den Vorsprung. Zuerst gehst du, erleichterst dich, nimmst Abdest, nimmst Wudu und dann gehst du beten. Du sagst, ja, ich komme zu spät zum Gebet. Es ist besser, dass du zu spät kommst und dass du nachbetest das, was dir entgangen ist. Zum Beispiel, du kommst auf dritte oder vierte Rekka. Das ist besser, als dass du im Gebet herumzappelst und herumwackelst. Du packst es nicht mehr, das war's. Alas. Das ist, wie gesagt, verboten. Und wir sagen absichtlich verboten, Barakallahu fikum. Weil jemand wird kommen und sagen, das ist Makruh, nicht Haram. Wir machen keinen Unterschied zwischen Makruh und Haram. Darauf achten wir. Wir achten nur, hat es der Prophet verboten oder nicht. Weil wenn der Verbot kommt, wenn der Prophet etwas verbietet, was ist der Asl, Grundregel bei den Verboten? Dass es Haram ist. Außer es gibt andere Beweise, die es von dieser Mertaba, von dieser Stufe Haram, auf Makruh runterstufen. Aber das macht wer? Das machen die islamischen Gelehrten. Aufgrund anderer Beweise, die Gelehrten können. Das sagt, es ist verboten. Aber es ist nicht haram, dass du eine große Sünde begangen hast und musst dafür Tauba machen. Sondern es ist unerwünscht. Wenn du es machst, du hast keine große Sünde begangen. Du hast nichts gemacht, wofür Allah dich belohnen wird. Aber bestraft wirst du auch nicht. Nur deine gute Tat, die du gemacht hast, in diesem Fall ist das das Gebet, wird dadurch was? Verringert, Brüder. Ja, oder nicht? Stell dir vor, du musst dringend und du stehst im Gebet. An was wirst du wohl die ganze Zeit denken? An Jannah, an Jahannam, an... Nein, du wirst sagen, Mann, oh Mann, was habe ich getan, wieso bin ich nicht? Aber aus dem Gebet, dass du jetzt wieder raustrittst, okay, das ist auch erlaubt, natürlich, wenn es 5:12 kommt. Natürlich, ist ja logisch, dass jemand kommt und sagt, nein, man darf nicht das Gebet verlassen und dann machst du eine Katastrophe und die Brüder verprügeln dich und schmeißen dich raus aus der Moschee. Das wäre dann wirklich... Der gelungene Abend. Allah ist dann. Ayo. Dann haben wir gesagt, dass man sich davor fernhält, dass man Speisen zu sich nimmt in Moschee. Und wir haben das richtig in Shalat Allah erklärt. In dem Sinne, dass man durch die Speisen irgendwelche Gerüche verbreitet oder Verunreinigungen oder das heißt der Moschee oder den Musallin schadet. Nehmen wir an, wir kommen, setzen uns jetzt hin. Ich habe das sicher bestimmt irgendwann einmal erlebt. Ich habe es früher erlebt, als ich in die Schule gegangen bin. Du kommst zum Beispiel mit Kebab in eine Straßenbahn, also in eine U-Bahn. Die Leute regen sich auf wegen dem Geruch. Na, sehr was und beginnen an. Oder jemand kommt mit Leberkäse rein und sowas. Die Leute, das regt sie auf. Sommer, Hitze. Und dann kommst du noch mit einem halben Kilo Zwiebel Kebab rein. Versteht ihr mich, Barakallahu? So etwas gibt es auch in Moscheen. Die Leute kommen zu Pana, der hat sich extra schmiert mit seinem Oud oder mit seinem Parfum oder sowas, Mashallah, der Barakallahu. Und dann kommst du mit deinem Zwiebelkebab in die Moschee oder mit irgendeiner anderen Speise, die wirklich sticht in der Nase oder den Geruch oder den Atem. Du bekommst Atemnot. Es ist anders zum Beispiel, wenn es Ramadan ist. Und da gibt es viele Gerüche. Mashallah, tabarakallah, alas. Es stört niemanden. Oder? Das ist was anderes. Inshallah, Ta'ala, dass ihr das richtig verstanden habt. Oder besser gesagt, dass ich es richtig erklärt habe. Dann haben wir gesagt, dass man sich von Sünden wie zum Beispiel Riba oder Nemima auf jeden Fall allgemein fernhalten soll. Das ist eine große Sünde. Und ganz besonders in der Moschee. Weil Riba und Nemima und solche Sachen haben in der Moschee nichts verloren. Und dazu gehört jedes unsinnige Gerede, dass du über Yasin Billah, über Sinna sprichst. Oder dass du über Sünden sprichst. Es ist haram, dass man über Sünden spricht. In welchem Sinne? Was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. Es ist, Allah liebt es nicht. Allah erlaubt es nicht, dass man über Sünden offen spricht. In welchem Sinne über Sünden offen spricht? Dass du sie in einem positiven Licht erwähnst. Im positiven Sinne. Dass du sagst, ja, Sinna, und ja, Mädchen dies, oder Alkohol das, oder Kaffeehaus das, oder Disco so und so und so. Dass du über, wenn schon, dann dass du es erwähnst, in einem, auf eine Art und Weise, dass die Leute verstehen, was du damit sagen möchtest. Dass du das da bist. Oder in einem Vortrag, wir reden wir nicht oft über Kufr und Schirk in der Moschee? Wir reden sehr oft über Kufr und Schirk. Aber nicht in diesem Sinne, dass wir die Leute zum Kufr und Schirk rufen, sondern in dem Sinne, dass sich die Leute vor Kufr und Schirk fernhalten. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Verstehst du mich, Bari? Das ist der Unterschied zwischen, dass man von Sünden spricht. In dem Sinne, dass du von Sünden sprichst, dass du dazu aufrufst und Mashallah, dass du das gut sprichst und dass du das lobst. Und auf der anderen Seite, dass du die Leute dazu aufrufst, dass sie sich von Sünden fernhalten, barakallahu fi. Und das versteht sie, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Aber da sind wir stehen geblieben. Okay, jetzt machen wir inshallah fertig, diese Punkte, die uns geblieben sind. Das haben wir noch nicht erwähnt. Tajannub al-Dukhul ila al-Masjidi limururi fihi kat-tariq. Es ist nicht erlaubt, es ist verboten, dass man die Moschee als ein, wie nennt man das? Durchgang nimmt. Ein Durchgang. Du kommst da rein und gehst da raus. Das ist, du willst nicht rundherum gehen. Dazu ist die Moschee nicht da. Moschee kann man nicht nehmen als ein Tariq, als einen Weg oder sowas, Gasse. Abkürzung. Nein, die Moschee ist zum Beten und zum Koran lesen und Zikr machen. Und alle andere Ibadat, die man in der Moschee macht. Aber nicht, dass du kommst in die Moschee, gehst raus, als wäre das ein Bahnhof oder sowas. Das ist respektlos. Ja, da gehst du rein, gehst da wieder raus. Hier ist es ein bisschen anders. Aber in den muslimischen Ländern gibt es viele solche Moscheen. Masjid al-Haram. Oder die Moschee des Propheten Sallam in Medina. Und viele andere Moscheen, Masjid al-Quba und sehr, sehr viele Moscheen. Haben mehrere Eingänge. Von da kommen die Leute, von da, die großen Moscheen. Man darf die Moschee nicht als einen Durchgang nehmen, sozusagen. Barakallahu fikum. Außer natürlich, du kommst in die Moschee rein, betest zwei Rekke und dann gehst du raus. Oder du kommst in die Moschee rein, machst eine Dua oder Zikr oder Koran oder, und dann gehst du wieder raus. Weil die Moschee ist für was? Für Gebet und Koran und Zikr da. Und nicht, dass man einfach durch die Moschee marschiert. Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal. Ehrlich gesagt, viele Leute waren respektlos gegenüber den Moscheen. So, was ist daraus geworden? Aus ihrer Respektlosigkeit gegenüber den Moscheen. Ist die Moschee nur ein Durchgang in seinem Leben gewesen? Er ist einfach reingegangen und raus und dann nie wieder. Warum? Weil eine Moschee ist wie nichts. Er ist einmal in die Moschee gekommen, hat sich das alles angeschaut. Ja, der Hoja redet da irgendwas, irgendein Zeug, halb arabisch, halb keine Ahnung. Die Leute dort sind überhaupt nicht auf dem letzten Stand, was es Mode angeht. Die haben überhaupt keinen Geschmack, tragen irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwelchen langen Hemden und was weiß ich was. Ich habe nirgends Boss gesehen oder Versace oder sowas. Die Leute sind, ist nicht mein Ding. Das, wovon dort geredet wird, ist, na, wir reden überhaupt nicht über Autos, wir reden überhaupt nicht über Frauen, Blonde oder Schwarze, wir reden nicht über dies, wir reden über, die leben in einer ganz anderen Welt. Das ist nicht mein Ding. Er kam einmal und kam dann nie wieder. Allah hat sich selbst entschieden. Allah hat ihn nicht gezwungen, dass er Kafir ist. Und Allah wird ihn auch nicht zwingen, dass er in Jahannam kommt. Er hat sich dafür entschieden. Versteht ihr mich, Bari? Er hat sich entschieden, ein Kafir zu sein. Er hat sich entschieden, in Jahannam zu kommen. Halas, deswegen tut uns so eine Person überhaupt nicht leid. Die tut uns nicht leid. Allah muss dann. Wer uns leid tut, sind Leute, die sich nicht auskennen. Ja? Hat jemand was gesagt? Ich habe nichts gehört. Ich habe was gehört, aber ich habe es nicht verstanden. Ja? Hast du im Schlaf geredet? Okay. Nein. Ah ja, das haben wir schon. Der 20. Punkt. القيام بصيانة المسجد والحفاظ على نظافتها وأناقتها وأثاثه وأمتعته وكتبه ومصاحفه. Dass man auf die Moschee achtet, ja, auf die Sauberkeit, das haben wir auch früher erwähnt, dass man auf die Moschee achtet, auf die, also das, was in der Moschee drinnen ist, Athath, also diese ganzen, wie sagt man Athath? Einrichtung in der Moschee. Kimber zum Beispiel oder was weiß ich, oder irgendein Sessel. Zum Beispiel, du kommst, ein Sessel ist da, du bist, nehmen wir an, 150 Kilo, setz dich auf, Sessel bricht. Sagst du, ja, tut mir leid, ich kann nichts dafür. Alhamdulillah, du kannst wirklich nichts dafür, aber besorge einen neuen Sessel, barakallahu fik. Ja? Oder nicht? Du lehnst dich irgendwo an, Stallage bricht, sagst, tut mir leid, ich habe kein Problem, ich wüsste es, tut dir leid, du willst es nicht absichtlich machen, aber kümmere dich gefälligst um die Sache, so wann das ist eine Moschee. Zu Hause achtest du auf jede Sache, dass alles, mashallah, schickimicki ist, aber in der Moschee, oder die Bücher zum Beispiel in der Moschee, du legst die, nimmst die irgendwo, legst die irgendwo anders hin, da gibt es bestimmt irgendeine Reihenfolge nach Alphabet oder was, du nimmst, du legst irgendwo, oder die Masahif, Mushaf, jede Moschee hat Korane, ja, diese Masahif, also, ja, du nimmst, achtest, schnellst deinen fetten Finger ab und dann ja, blätterst das irgendwie. Das geht nicht. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Das gehört allen Muslimen. Ja? Darauf muss man achten, Barakallahu fik. Letztens habe ich gesehen drüben, ja, ob es ein Kind war oder nicht. Auch wenn es ein Kind war, ist. Okay, ein Kind wird nicht bestraft. Aber man soll ihm sagen, dass er das nicht mehr macht. Ja? Dort gibt es Flyer für Dauer. Ja? Er hat genommen, mashallah, ein Flyer und bastelt sich einen Papierflieger aus einem Flyer. Und sie werfen sich dort herum und dann, subhanallah, ich habe gesagt, ja, aber ach, das ist für Dauer, das ist ein Flyer. Okay, er hat wieder hergerichtet. Das geht nicht, barakallahu fikum. Das darf man nicht machen. Man muss auf die Gegenstände in der Moschee achten. Ja? Und schauen, dass also nichts kaputt wird. Falls es dazu kommt, es wird kaputt, tu das inshallah ta'ala wieder gut machen. Ja? Auf, wie du kannst, inshallah ta'ala. Aywa. Also es wird ein Hadith überliefert von Aisha radiallahu anha, die sagt, Amar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi bina' al-masajid fi duwar, ay duwar. أي في الأماكن التي تبنى فيها البيوت وأن تنظف وتطيب. Der Prophet s.a.w. sagt, also Aisha sagt, der Prophet s.a.w. hat befohlen, dass man Moscheen baut, dort wo die Menschen leben. Dass man Moscheen baut, dort wo die Menschen leben. Was versteht ihr daraus? Man darf Moscheen wo nicht bauen? Wo niemand gibt, irgendwo in einem Berg oder in einem Felsen reinmeißeln und sowas, eine Moschee für drei Leute, die dieses weltliche Leben verlassen haben und haben sich in eine Moschee rein, wie sagt man das, verboten. Eingebunkert, eine Moschee baut man, wo die Menschen leben, in einem Bezirk. Da leben Menschen, baut eine Moschee, die Leute müssen eine Stunde oder zwei Stunden oder mehr oder weniger. Die können nicht, es ist schwer. Wir verstehen. Inshallah, baust du eine Moschee dort, wo die Menschen leben. Nicht irgendwo im Urwald oder irgendwo auf einem Berg oder irgendwo auf dem Mond, wie einige Schwachköpfe auf diese Idee. Es gab einige Prinzen, die haben davon geredet, die erste Moschee auf dem Mond zu bauen. Allahu Akbar, wie kommt das, subhanallah? Die würden Millionen, die Emiratis und Kuwaitis oder was weiß ich, würden Millionen in diese Sache investieren. Subhanallah, man baut Moscheen wo? Wo die Menschen leben. Dort, wo die Menschen sie besuchen werden. Wo sie von dieser Moschee, inshallah ta'ala, profitieren werden. Okay, das ist der erste Teil vom Hadith. Und der zweite ist, wo an? Tunadif an, tatayyib. Und dass die Moschee gesäubert wird und dass sie was? Ja? Tatayyib verschönert oder mit einem schön, dass es schön in der Moschee riecht. Ja? Wer zum Beispiel von euch im Ramadan war? Ja? Mit Buhur zum Beispiel. Wer von euch im Ramadan in Mekka oder in Medina war? Ja? Wenn du zu Tarawih gehst am Abend, gibt es so Jungs, mashallah, vor der Tür mit solchen, wie nennt man das? Weihrauch auf Deutsch, oder? Ja? Weihrauch, kann man das auch sagen? Ja. Buhur, dieser Out. Sandalwood, Out. Nennt man das auf Englisch. Ja? So ein Holz. Adlerholz. Adlerholz wird angezündet und dann kommt so ein schöner Geruch. Ja? Und ich stelle dort, du kannst dich also mit deinem Tuch zum Beispiel oder deinem Bart, mashallah, mit diesem Duft, es riecht phänomenal, Bruder. Und das ist extrem teuer, Allah Akbar. Ja, El-Muhim, oder dass man... Duftstäbchen heißt es. Duftstäbchen ist dann... Das ist billiger. Ist billig so für diesen Sandalwood. Nein. Das ist in dieser Moschee nichts... Ist mir aufgefallen, als ich hineingekommen ist, das ist schön gerochen. Jemand wahrscheinlich hat ja, die Moschee eingespielt. Ja? Aywa. Mashallah, Alhamdulillah, eine gute Idee. In einem anderen Hadith von Enes, radiallahu anhu, der sagte, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, urdet alayya ujuru ummati hatta qadatun yukhrijuha rajulu min al-masjid. Mir wurden, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagt, mir wurden die guten Taten meiner Umma gezeigt. Also ich habe die guten Taten meiner Umma gesehen. Der eine macht Zakah, der eine macht Sadaqa, der eine macht dies, der eine... Ja? Sogar, sagt der Prophet, hatta al-qadatu yukhrijuha rajulun min al-masjid. Mir wurde sogar gezeigt, ich habe sogar gesehen, dass ein Mann, eine Qadat ist ein Dornen zum Beispiel, ja? Ein Holzdornen oder ein... Ja? Dass er einen Dornen aus der Moschee rausträgt und ihn rauswirft. Ja? Du siehst da keine Ahnung, von jemandem, die, ja, keine Ahnung, jemand hat seinen Zahnstocher verloren, oder jemand sind die Haare auf dem Boden, oder, keine Ahnung, hier ein Fussel oder sowas, ja, sogar sowas, subhanallah. Du nimmst es und trägst es raus und schmeißt es raus. Ja, darauf haben die Salaf geachtet. Ich habe euch letztens erwähnt von Imam Ahmed, ja, wo er versteckt, also ein Haar, ja, genommen hat, dass niemand sieht, hat ihn in die Tasche gesteckt und hat ihn rausgetragen, hat ihn rausgeworfen. Es könnte jemand kommen und sowas, der ist unter einer Klimalage aufgewachsen. Ja. Er kommt in die Moschee, sieht ein Haar und sowas, es gefällt ihm nicht. Ja. Das ist eine Moschee. Woanders, in einem Haarsalon zum Beispiel, das ist kein Problem. Aber in einer Moschee, ja. Obwohl, wie gesagt, Haare sind nicht schmutzig und Haare gibt es überall. Ja? Und von Haaren sollte sich ein Mann nicht ekeln. Auch im Essen findest ein Haar, nimmst ihn raus, fertig. Wenn du mit einer Fliege kein Problem hast, dass du die Fliege in dein Getränk reintauchst, eine Fliege fliegt und fällt oft ins Glas und zappelt oben an der Oberfläche, rettest du ihr das Leben oder ja, was machst du? Du tauchst sie rein und dann nimmst du sie raus, schmeißt sie weg und trinkst das Getränk. Jemand würde das wegschmeißen. In einem Restaurant gehe und sage, eine Fliege ist in meiner Suppe, das war's. Du darfst einen Monat gratis essen, Hauptsache niemand erfährt es. Ganz besonders ist es ein Restaurant, das ist irgendetwas Besonderes, keine Ahnung, irgendwo. Fünf Sterne Restaurant, wenn es so etwas geben sollte, keine Ahnung. Ja? Dass ja niemand erfährt, dass ja nicht Kritik von jemandem bekommen. Ja, eine Fliege wurde in diesem super, was weiß ich, Schickimicki-Restaurant gefunden, bla bla bla. Damit ja nicht, was ist? Die Fliege, nimmst du sie raus, fertig. Ist deine Suppe und Alhamdulillah, kein Problem. Ist es ein Monster. Mit einer Kakalaki ist es was anderes. Alas. Ja. Aywa. Nächster Punkt, Barakallahu fikum. Ist Siyanatul Masjid min al-Atfal wal-Majanin. Ja? Dass man die Moschee beschützt oder reinhält von kleinen Kindern und von Geisteskranken. Es gibt unter den Muslimen auch Geisteskranke, oder nicht? Du bringst ihn in die Moschee, du bringst ihn zu Juma, du hoffst dir, inshallah, dass wenn er irgendwas kaputt macht oder irgendwas verunreinigt, dass du, inshallah, dass er ersetzt, entfernst, dass du auf diese Sache achtest. Wenn man ihn gar nicht, wie sagt man das, unter Kontrolle bekommt, dann musst du darauf bestehen, dass er überhaupt nicht kommt. Oder ein kleines Kind. Du bringst ein kleines Kind, ja, er macht kaputt, er flattert jemand das Handy und sowas. Du musst, was? Du musst bereit sein, inshallah, diese Sache zu, dieses Problem zu lösen, inshallah. Nicht, dass du sagst, Allah, er macht das kaputt, er schmiert die Wand an, er geht auf die Toilette, er geht dort, schmeißt die Bücher durcheinander und geht zwischen die Betenden, macht. Nein. Auf diese Sache muss man achten. Und ganz besonders bei den Kindern. Bevor man sie in die Moschee überhaupt bringt, man sollte natürlich, es ist Sunna, dass man mit dem 7. Jahr, dass man die Kinder in die Moschee bringt, dass du allgemein, dass du ihm Befehle erteilst, ja, dann beten wir. Dass du ihn mit sobald er versteht, dass du ihn in die Moschee bringst. Aber bevor du ihn in die Moschee bringst, was viel wichtiger ist, ja, ich will, dass mein Sohn in die Moschee geht, mashallah, von klein auf, das verstehen wir, das ist eine gute Idee, eine super Idee, mashallah, tabarakallah. Ja, wenn Moschee nicht sein erstes oder zweites Zuhause ist, was soll dann sein Zuhause sein? Kaffeehaus oder Diskothek? Oder Bodybuilding-Studio? Nein, die Moschee ist sein erstes Haus. Oder eventuell sein zweites. Ja, super Idee. Aber bevor du beginnst, ihn in die Moschee zu bringen, erklär ihm die Adab al-Masajid. Wie hast du dich in der Moschee zu benehmen? Wir gehen in die Moschee. Dort ist es, mashallah. Allah liebt dich, die in die Moschee gehen. Dort, in der Moschee, ist es nicht wie hier bei uns zu Hause. Du darfst, keine Ahnung, irgendwelche Chemie-Experimente machen. Oder was weiß ich. Nein, dort ist es das alles. Wir sind Allahs Besucher. Wir gehen zu Allah und besuchen Allah und beten. Und mashallah. Und dort sind Muslime und die wollen nicht gestört werden. Weißt du, dass du in Adab und Masajid erklärst, wie er sich in der Moschee zu benehmen hat. Damit du nicht, weil sehr oft wer auf diese Sache nicht geachtet hat, ist im Konflikt mit anderen Muslimen, mit seinen eigenen Brüdern gekommen. Verstehst du mich? Auf jeden Fall, ein Muslim muss schon viel Verständnis und Sabur haben. Aber manche Leute haben die Nerven verloren. Ist ja auch kein Wunder in der Zeit, in der wir leben, dass jemand die Nerven verliert. Oder nicht? Warum muss dann in der Zeit, in der wir leben, dass du jemanden findest, der, mashallah, wirklich Sabur hat? Allah, das ist eine Ni'ma von Allah, tabaraka wa ta'ala. Ich sage nicht jetzt, ja, es ist so, wie es ist. Nein, du musst, inshallah, arbeiten an am Aufbau deiner Persönlichkeit, dass du wirklich, inshallah, ein Mu'min bist. Wenn wir sagen Persönlichkeit, dann meinen wir Mu'min. Meinen wir Koran und Sunna. Wir sagen nicht Persönlichkeit, dass du ein Munafik bist, irgend so ein Westeher, Philosoph, dass du ja, jetzt, wenn ich jetzt zu dieser Sitzung gehe, dann muss ich so gucken. Wenn ich zu dieser gucke, dann muss ich lustig unterwegs sein. Hey, wie geht's? Ich will dich am liebsten abschlachten, denkst du dir, weißt du? Oder, aber du, hey, richtige Heuchler, Munafikin. Nein, sondern Persönlichkeit, dass du normal bist, dass du nach Koran und Sunna lebst, barakallahu fikum. Wie gesagt, man sollte, wie gesagt, bevor man seine Kinder beginnt, in die Moschee zu bringen, man sollte ihnen vorher beibringen, was ist die Moschee? Alles. Na, es ist noch eine Sache geblieben bezüglich der Frauen. Und dazu, das werden wir schon noch ein anderes Mal erwähnen mit Allah. Es ist nur ein Punkt. صلاح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر صلاح النصر قاد أقبل وصوت القهر قاد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر فقوموا يا حماة الدين قولوها هو الأكبر فيا قهار يا جبار يا مولاي يا قدر سإن الذل من باغ ووغد في الدنيا أحقر. فيا لبيك يا كفلا ويا أشهى من العنبر.